1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns und unser Thema heute heißt geerbt. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die geerbt haben, die vielleicht sehr viel Geld geerbt haben oder andere Gegenstände, wertvolle Gegenstände, die Schulden geerbt haben, die vielleicht ein Talent geerbt haben von dem Vater oder von der Mutter, oder die eine Krankheit geerbt haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute ist Denise. Und Denise ist 28. Guten Morgen, Denise. Guten Morgen, Domian. Grüße dich. Hallo. So, jetzt bin ich gespannt, was du geerbt hast. Ich habe von meinen Großeltern vor circa 15 Jahren ungefähr 20.000 Mark geerbt. Vor 15 Jahren 20.000 Mark. Richtig. Meine Großeltern sind beide vor 15 Jahren innerhalb von 15 Monaten an Krebs verstorben. Und ja, ich war halt einzige Enkelin. Und da warst du 13 Jahre alt. Richtig. Und als für eine 13-Jährige sind 15.000 Mark schon eine Stange Geld gewesen. Ne? Das stimmt, ja. Naja, und wie ich dann hintenrum herausbekommen habe, wurde das Haus meiner Großeltern halt verkauft. Ich bin also wohlbehütet aufgewachsen im Hause meiner Großeltern. Und habe dann an meinem 18. Geburtstag erfahren, dass mich meine Mutter mal eben um mein Erbe betrogen hat. Ach, da war noch viel mehr. Ja, das hat sie mir auch nicht gesagt, sondern das habe ich dann hintenrum von ihrer eigenen Schwester rausbekommen. Also nochmal zu diesen 15.000 D-Mark, war das Bargeld, was sie dir... Nein, ich gehe mal davon aus, dass sie mir das in Sparkonten, Sparbuch und ähnliches hinterlassen haben. Ja. So, und um wie viel Geld oder um wie viel Wert hat deine Mutter dich letztendlich dann betrogen? Um mein ganzes Erbe, was meine lieben Großeltern mir hinterlassen haben. Und der Wert ist beziffert auf ungefähr? Ich würde mal jetzt sagen 10.000 Euro. 10.000 Euro? Ja. Und sie hat sich also von meinem Erbe, also das Erbe wurde geteilt zwischen meiner Mutter und meiner Tante, als das Haus verkauft wurde. Und jeder hat natürlich ungefähr 125.000 Mark von diesem Haus verkauft bekommen. Moment, jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Du hast gerade gesagt 10.000 Euro. Ja. Also ein Haus ist doch viel mehr wert. Ja, natürlich. Also das Haus wurde verkauft und mir wurden halt 20.000 Mark hinterlassen. So als Beispiel. Ja. Und das Geld wurde halt zwischen meiner Mutter und meiner Tante aufgeteilt und ich habe einen kleinen Teil davon halt abbekommen und meine Mutter hat sich also von dem Erbe eine Eigentumswohnung gekauft und von meinem Erbe eine passende Garage. Aha, also nochmal die Frage, wie viel Geld ist dir durch die Lappen gegangen? Ja, mehr als 10.000 Euro. Richtig. Wie viel? Ja, 15. Nee, es muss doch mehr sein. Nee. Wenn es um ein Haus geht, ein Haus wurde verkauft und dieses Haus solltest du erben? Ja, ich hätte es eigentlich quasi geerbt, wenn meine Mutter und meine Tante halt nicht gewesen wären. Ja, das meine ich ja. Deswegen, um wie viel Geld bist du geprellt worden? Ja, wenn man so sieht, eigentlich wäre ich dann quasi die alleinige Erbin gewesen. Genau, darauf will ich ja hinaus. Das heißt, wir reden über einen Betrag von vielleicht 100 oder gar 200.000 Euro. Ja. Das ist ja heftig. Ja. Du hast mit deiner Mutter darüber gesprochen. Als ich es dann hintenrum rausbekommen habe, ja. Wie hat sie sich dazu geäußert? Sie hat dann zu ihrer Schande zugegeben, dass sie dann gesagt hat, ja, stimmt, ist so, ich habe das Geld ausgegeben und ich habe das für eine Garage angelegt. Ist natürlich sehr sinnvoll, das Geld für eine Garage anzulegen. Aber es gibt auch eine Eigentumswohnung. Die Eigentumswohnung wurde mittlerweile wieder verkauft. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter heute? Mittlerweile sehr gespalten. Ich bin also mit 18 von zu Hause ausgezogen, jetzt nicht deswegen, weil es Streitigkeiten gab und meine Tante hat es mir halt gesagt und da war ich natürlich noch saurer auf sie, als ich es eh eigentlich schon war. Also als du 18 Jahre alt warst, hast du das über die Tante erfahren? Richtig, ihre eigene Schwester. Mhm. Aber diese eigene Schwester hat dich dann ja auch mit betrogen, zusammen mit ihrer Schwester, also mit deiner Mutter. So gesehen schon, ja. Und warum hat die Tante dir das gesagt? Naja, weil ich ihr Patenkind bin und ich nur mal ihr sehr am Herzen liege. Schlechtes Gewissen, ein bisschen. Ja, ja. Was empfindest du denn für deine Mutter? Wenn wir uns streiten, empfinde ich sehr, sehr großen Hass. Hm. Also zwischen uns beiden liegt mehr als eigentlich nur das Erbe eigentlich. Davon bin ich jetzt ausgegangen, dass das Verhältnis eigentlich nie so richtig gut war. Nein, eigentlich nicht. Sie hat mich als Tochter eigentlich immer im Stich gelassen. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, wie gesagt, sehr behütet. Und ja, meine Mutter hat zugelassen, wie ihr neuer Partner ihre eigene Tochter schlägt und so weiter und so fort. Und da blieb mir eigentlich mit 18 keine andere Möglichkeit, als von zu Hause auszuziehen. Hatten denn die Großeltern ein Testament gemacht? Ich gehe davon aus, ja. Ich habe es leider niemals zu Gesicht bekommen. Aber dann ist das ja schwierig. Wenn die Großeltern dich als alleinige Erbin eingesetzt hätten, kann man das ja nicht so leicht. Da ist ja dann ein Notar im Spiel. Und richtig. Also du weißt gar nicht genau, wie das abgelaufen ist. Nein, es wird quasi der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Ja. Bist du Einzelkind? Ja. Mhm. Verwöhntes Einzelkind. Bitte? Ein verwöhntes Einzelkind. Ein verwöhntes Einzelkind. Ja. Ja. Also jetzt hast du de facto damals diese 13.000 D-Mark bekommen. Ja. Und dann, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, hinterher nochmal 10.000 Euro. Richtig. Mhm. Was ja nun auch eine ganze Menge Geld ist. Was hast du damit gemacht? Angelegt. Ganz klassisch oder? Ganz klassisch. Bausparverträge. Ach, Bausparverträge, ja. Ja. Mit dem Ziel irgendwann mal? Mit dem Ziel irgendwann mal mein eigenes Haus zu haben, so wie es meine Großeltern hatten. Ja. Ganz wohl behütet. Mhm. Mich wundert es, dass es nicht noch zu einem größeren Zerwürfnis gekommen ist zwischen dir und deiner Mutter. Das ist es gekommen. Und, aber ihr habt ja immer noch Kontakt. Wir haben noch Kontakt, ja. Aber sobald zwischen uns beiden Spannungen sind, bin ich diejenige, die sich eigentlich immer zurückzieht. Mhm. Und ich warte eigentlich darauf, dass meine Mutter dann eigentlich sagt, okay, wir müssen mal, glaube ich, miteinander darüber reden. Und ich glaube, ich sollte dir mal reinen Wein einschenken, was da wirklich so vor 14 Jahren wirklich gelaufen ist. Wirklich einen reinen Wein hat sie dir noch nicht eingeschenkt? Nein, noch nie. Du stocherst da so rum? Nein, noch nie. Und sie hat sich auch noch nicht entschuldigt bei dir? Niemals. Sie hat sich auch niemals dafür entschuldigt, dass sie daneben stand und ihre eigene Tochter geschlagen wurde. Mhm. Und das wird sie auch niemals tun. Wo ist dein leiblicher Vater? Mein leiblicher Vater ist wieder neu verheiratet. Ja. Hat seine eigene Familie und lebt in der Nähe von Stuttgart. Hat wieder eine Tochter und kümmert sich eigentlich um seine Erstgeborene überhaupt nicht. Also um dich? Ja. Hm. Das ist eine üble Geschichte. Aber ich bin, würde ich sagen, gut meinen Lebensweg gegangen, wenn auch mit ganz, ganz vielen Steinen, aber ja, ich bin meinen Lebensweg wirklich gut gegangen. Es ist besonders traurig, wenn du sagst, dass du bei deinen Großeltern aufgewachsen bist und du hast ja dann eine besondere Beziehung zu den Großeltern gehabt und die zu dir auch. Richtig. Wenn die das noch gewusst mitbekommen hätten, was man mit dir gemacht hat. Würden sich heute im Grabe rumdrehen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wie ihre Tochter eigentlich mit ihrem liebsten Enkelkind eigentlich umgegangen ist. Denise, aber du bist deinen Weg gegangen, sagst du. Und ja, das Geld ist gut angelegt. Es gibt Bausparverträge. Irgendwann baut sich Denise ein kleines Häuschen. Ja, sie wohnt schon in einem kleinen Häuschen. Ach so, ja. Ist glücklich verheiratet, hat 3 ganz süße Miezekatzen und ja. Dann ist ja alles prima. Dann, alles ganz schön. Und wenn der Bausparvertrag dann mal, dann wird das in die Schulden gepumpt oder nein, was? Nein, dann baue ich mir schon mein eigenes Häusle. Ach so, ja. Na gut, dann wünsche ich viel Erfolg damit. Domian, ich habe noch eine Bitte an dich. Mach bitte deine Sendung so weiter, wie du sie bisher gemacht hast. Sie ist sehr toll. Sehr nett, ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt geerbt. Und ich frage euch, habt ihr schon mal in eurem Leben etwas geerbt? Vielleicht Geld, vielleicht ein Haus, vielleicht viel Geld, vielleicht Schulden, vielleicht eine Krankheit, vielleicht ein Talent, vielleicht eine Charaktereigenschaft von euren Vorfahren. Und wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Heidi, 71. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen. Guten Morgen. Also auch bei mir geht's ums Erben. Ja. Beziehungsweise das Erben war nicht einmal so seltsam, nur das, was dann kam. Erzähl mal. Im Juli 85 ist meine Mutter gestorben und hat mir unter anderem eine Eigentumswohnung hinterlassen. Mhm. Die Abwicklung, Erbschaftssteuer und so, das ist also alles problemlos über die Bühne gegangen. Und dann bekomme ich plötzlich Mitte November ein Schreiben vom Nachlassgericht. Mhm. Ich soll da am so und so vielten um 8 in der Früh, was eh schon gemein ist, antreten und mich, es war kein Grund angegeben. Also bin ich im Halbschlaf dahin gewankt, ja, und klopf an, geh rein, sag guten Morgen, ich soll mich bei Ihnen melden. Und der schaut mich an und sagt, ah, Sie leben noch. Wie? Ich bin natürlich zurückgeprallt. Sie leben noch? War, ich, entweder schlafe ich noch und habe geträumt oder ich weiß nicht. Ja. Also bevor ich mich noch zu irgendwas aufrappeln konnte, sagt, da haben Sie vielleicht einen Ausweis. Sag ich natürlich, gut, er schaut den Ausweis an, schaut mich an, ja, sagt, Sie leben ja tatsächlich noch. Also ich bin dort auf den nächstbesten Sessel geplumpst und habe fassungslos gesagt, sagen Sie mal, warum wollen Sie mir bitte um 8 in der Früh das Leben absprechen? Dann hat er gesagt, ja, ich nicht, aber der Beamte vom Grundbuchamt, der weigert sich, Sie einzutragen, mit der Begründung, Sie seien gestorben. Aha. Aber wie kam der zu der Vermutung, dass, ja, du gestorben keine bist? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls war er so baff und sagt, wie kommt der dazu? Genau dieselbe Frage. Ja. Ja, hat er gesagt, das wissen wir auch nicht. Der hat uns informiert, wir müssen uns um weitere Erben kümmern, weil sie, ach, ja, gestorben sind. Ach. Wie kurios, wie kommt ein Mensch auf so eine Idee nochmal? Ich weiß es nicht, dann sagt er zu... Die waren natürlich auch entsetzt, weil ich habe mein Testament auch beim Nachlassgericht hinterlegt, mhm, und die haben jetzt eine Panik gehabt, dass ich womöglich gestorben bin und sie haben es nicht gemerkt. Also, sag mal, diese Eigentumswohnung, welchen Wert hatte die? Ja, das waren damals, das ist ja jetzt auch schon lang her, vielleicht 110, ja, das ist die größere, 180.000 Mark so, ja, ungefähr. Ein bisschen Geld. Ja, nur sicher. Ja. Und jedenfalls haben die dann sofort beim Standesamt angerufen und die haben gesagt, nein, nein, also die lebt schon noch. Ne? Mhm, und nun wussten sie auch nicht recht weiter und haben dann also gedacht, sie bestellen mal mich hin. Und er sagt zu mir, sagen Sie, der Mensch heißt Lorenz, kennen Sie den? Sind Sie dem vielleicht mal auf die Hühneraugen gestiegen oder was, dass der böse ist auf Sie? Ja, genau, so eine Vermutung hätte ich auch gerade, irgendwas Persönliches. Sag ich Sie, erstens kenne ich keinen Lorenz und seine Hühneraugen auch nicht und außerdem... was hat er davon? Ich lebe ja nachweislich, er kann mir ja gar nichts. Ne? Weißt du, was ich gerade für eine Idee hatte? Dass der irgendwie im Auftrag von anderen, die dieses Erbe haben wollten, nein, gehandelt hat. Es gab sonst eigentlich gar niemanden keinen außer mir. Wie hat sich denn die Sache dann aufgelöst? Naja, also der hat dann gesagt, wissen Sie was, ich rufe den jetzt an. Mhm. Damals bitte 85, da war das ja noch nicht so mit Mithören und so. Mhm. Also ich habe nur den Herrn vom Nachlassgericht gehört. Mhm. Und der hat zu dem besagten Herrn Lorenz gesagt, sieh, die Dame sitzt da, hat einen gültigen Ausweis, tot ist sie auch nicht. Warum bitte tragen Sie die nicht ein als Eigentümerin? Mhm. Und dann kam von der anderen Seite ein längeres Blabla, das habe ich ja nicht mitgekriegt. Mhm. Und der hat dann ja so erschüttert eingehängt und hat gesagt, sie werden sich damit abfinden müssen, sie sind tot. Das ist unfassbar. Und ich habe gesagt, so, und was mache ich jetzt als Toter? Also es war dann eine äußerst fröhliche Unterhaltung. Wir haben also viel gelacht. Und dann hat er gesagt, nein, nein, also Sie haben ja Erbschaftssteuer gezahlt und die ganzen Gebühren gezahlt. Also aber, das ist jetzt unsere Sache. Aber Herr Lorenz hat es ernst gemeint. Herr Lorenz hat es ernst gemeint. Todernst, im wahrsten Sinne des Wortes. Jedenfalls hat sich dann das Nachlassgericht darum gekümmert. Hm. Und 5,5 Monate später bin ich dann glückselig verständigt worden, dass mich der Grundbuchrichter wieder auferstehen hat lassen. Das ist ja kurios. Ja. Da kann man sich ja wirklich den Kopf zerbrechen, was diesen Mann geritten hat. Keine Ahnung, vor allem er hat ja bestimmt Scherereien gekriegt. Der muss ja... Also spätestens, als er dann mit dem Mann gesprochen hat, vor dem du saßt, ja, hätte er sagen müssen, ja, okay, das war jetzt ein Versehen und nun ist es gut. Ja, es ist völlig unverständlich. Und wie gesagt, wenn die Umstände normal gewesen wären, dann wäre ich hingegangen und hätte zudem gesagt, Sie passen es auf, da bin ich. Ja. Was wollen Sie eigentlich? Ja. Aber meine Mutter war lang krank, ich habe sie neben dem Beruf her gepflegt. Dann musste ich die besagte Wohnung eben ausräumen, ich musste renovieren und beruflich war wahnsinnig viel liegen geblieben. ich war einfach viel zu fertig. Ja, das ist ja das Schlimme, wenn man hat ja den Trauerfall zu verarbeiten. Ja, ja. Und, ja. Und dann auch noch in solche bürokratischen Mühlen zu kommen, das frisst einem ja auch Energie. Ja, vor allem, es war so völlig unverständlich. Ja, ja, ja. Das hat sich nie aufgeklärt, warum das... Das hat sich nie aufgeklärt. Nein. Ich habe dann Jahre, ich habe Hausverwaltung, eine Firma für Hausverwaltung gehabt und habe dann ein paar Jahre später dort zu tun gehabt am Grundbuchamt und habe dann diesen Jüngling dort gefragt, ob noch ein Herr Lorenz in Amt und Würden ist. Und dann hat er gesagt, naja, offiziell zwar schon noch, aber der ist todkrank, der kommt nicht mehr. Ach so. Ah, ja. Ja, ja. Also... Ja. Es wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Weißt du, was ich noch nicht verstanden habe bei der Geschichte? Du bist ja um 8 Uhr morgens dahin bestellt worden. Ja. Und die waren ja nur auch der Annahme, dass du tot bist. Wie können die dich denn dahin bestellt haben? Nein, nein, die haben mittlerweile vom Standesamt erfahren, dass ich noch am Leben bin. Ach so, die wollten sich nur mal ganz vergewissern, ob es nun auch wirklich so. Erstens wollten sie sich vergewissern und zweitens haben sie sich von mir irgendwie eine Aufklärung erhofft. Ah ja, verstehe. Die ich ihnen natürlich auch nicht geben konnte, weil ich diesen Menschen überhaupt nicht gekannt habe. Ja. Aber es war also total verrückt. Völlig verrückte Geschichte, aber die dann Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Ja, aber wie gesagt, Erben ist nicht immer unproblematisch. Nein, nein, das glaube ich, das hört man ja allzu oft, dass das sehr problematisch bisweilen werden kann. Ja, ja. Liebe Heidi, vielen Dank, dass du angerufen hast und bitte uns gern. Die Geschichte erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Danke auch. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt geerbt. Wenn ihr auch geerbt habt, was auch immer, oder in welcher Form auch immer, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und schon geht's weiter mit Karin. Und Karin ist 63. Hallo Karin. Hallo Domian. Hallo Karin. Recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich dich mal bekomme. Denn ich höre mehr oder weniger doch regelmäßig auch deine Sendung. Das freut und, mich. Und kann da so einiges für mich rausziehen. Das freut mich sehr. Und nun hast du dich bei dem Thema geerbt gemeldet. Geerbt, da fühle ich mich natürlich total angesprochen, obwohl ich nicht das Riesenglück hatte, hier einen Sack Geld wegzuschleppen, sondern ich habe auf unwissentliche Art und Weise einen genetischen Defekt geerbt. Von meiner Mutter. Und was für ein Defekt und ist das? Und zwar ist das ein genetischer Defekt, der bei männlichen Nachkommen und auch nur bei männlichen Nachkommen das sogenannte Loewe-Syndrom zum Vorschein bringt. Also eine sehr seltene und sehr schwere Behinderung. Aber du bist ja kein männlicher Nachkomme. Nee, ich bin ja auch nur Träger. Ich selbst bin gesund. Ach so, verstehe. Ich selbst bin gesund und alles, was an weiblichen Nachkommen um mich rumschwirrt, ist auch gesund. Hast du denn einen Sohn? Ich habe nämlich, ja, das ist das Dramatische. Ich habe einen Sohn von inzwischen 34 Jahren. Der ist jetzt 34 geworden und der ist schwerstbehindert. Und das ist dieses Syndrom? Und das ist dieses Syndrom, das sich dahingehend ausdrückt, dass er also stark geistig behindert ist. Mhm. Von Geburt an? Bitte? Von Geburt an. Er war auch dadurch, dass dieser genetische Defekt im Krankenhaus zunächst nicht erkannt wurde und zu der Zeit sowieso nicht, als mein Sohn geboren wurde, da sprach noch kein Mensch von den genetischen Defekten. Und zwar, was wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt habe ich einfach ein bisschen... Ach so, wie sich das ausdrückt, ja. Also er ist geistig behindert? Er ist stark geistig behindert, körperlich behindert und dadurch, dass, wie gesagt, das nicht erkannt wurde mit dem genetischen Defekt, ist er auch fast blind. Also er sieht nur noch so Umrisse. Wenn man das frühzeitig erkannt hätte, hätte man dagegen was tun können? Ja. Aber, ja. Also jetzt, Entschuldigung, ich muss mal korrigieren, also jetzt nicht gegen die Blindheit hätte man was tun können, ja, aber nicht insgesamt gegen die Behinderung. Gegen die Behinderung hätte man, das hätte sich vielleicht insofern etwas günstiger ausgewirkt. Mein Sohn ist auch per Kaiserschnitt geboren und man hat ihn zu spät geholt. Er ist klinisch tot geboren. Man hat ihn reanimiert. Das heißt, das hat das Ganze noch schlimmer gemacht? Richtig, das war so, wie man so sagt, der I-Tupf. Und was, wie gesagt... Karin, wie alt warst du denn, als du das alles erfahren hast, dass du Träger dieses genetischen Defektes bist? Das habe ich erst in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre erfahren, als meine ältere Tochter wiederum schwanger war. Mhm. Denn vorher war man noch nicht so weit mit der genetischen Forschung. Und jetzt war es so, meine Tochter war schwanger, die ist 5 Jahre älter als ihr Bruder. Und sie war schwanger und es stellte sich heraus und ihr Frauenarzt schickte sie also zu einem Spezialisten hier, die eben auch sich mit der Genetik beschäftigen, weil eben in der Familie oder beziehungsweise bei mir dieses Thema war halt mit dem Sohn. So, und da hat man das erst herausgestellt, erstens, dass es ein männlicher Nachkomme bei ihr werden würde. Also hat dein Sohn letztendlich euch auf die Spur gebracht? Richtig. Dadurch wurde dann deine Tochter, als sie in der Schwangerschaft war, untersucht. Richtig. Das kann man machen, eine Genanalyse dergleichen. Ja. Und ist sie dann schwanger geblieben? Nee, es gab dann einen Schwangerschaftsabbruch. Weil es ein Junge geworden wäre? Es wäre ein Junge geworden und es war klar, dass es wieder ein schwerstbehinderter Junge geworden wäre. Und was ich eben so furchtbar finde, ist dieses, ja, wie ich so sage, schuldig, unschuldig, ja, unwissentlich schuldig oder wie man es nennen will. Denn ich muss das von meiner Mutter haben, weil meine Schwester ist auch mit diesem Gen belastet. Sie hatte dann eine Blutuntersuchung auf mein Drängen hin mal machen lassen, hat Gott sei Dank nur eine Tochter, aber die Gefahr besteht, dass eben ihre Tochter, was meine Nichte ist, auch damit behaftet ist. Weißt du denn, ob es in der Vergangenheit ein Opa oder ein Uropa in ähnlicher Weise erkrankt war? Nein. Also meine Mutter hatte noch 4 Brüder. Also von meiner Großmutter mütterlicherseits kann da gar nichts kommen. Und Männer sind ja keine Träger. Ja, ich verstehe. Ja, also das ist also eindeutig, dass es die Seite meiner Mutter ist. Ist es denn so, dass jeder männliche Nachkommen das bekommt oder kann nur, wenn überhaupt ein männlicher Nachkommen das kriegen? Also es kann nur ein männlicher Nachkomme das bekommen. Das heißt, es hätte auch sein können, dass der Embryo deiner Tochter gesund geboren worden wäre? Nee. Ach, das konnte man schon diagnostizieren. Das war klar. Soweit war sie schon, dass das klar war. Ich verstehe, weil er kein Träger sein kann, sondern wenn er es hat, dann hat das richtig. Ja. So, verstehe. Ja, Und das Problem ist, meine Tochter, ich habe also auch eine Enkeltochter, die ist Gott sei Dank noch klein genug, aber wir werden uns natürlich weiter darum kümmern, aber es ist doch eine große Belastung. Das glaube ich. Für mich auch der Gedanke, dass ich da unwissentlich was weitergetragen habe, ist also... Aber was du natürlich nicht wusstest. Nein, natürlich nicht. Du sagst, du hast noch eine Enkeltochter. Ist das ein Kind von dieser gerade besagten Tochter? Ja. Ist diese Enkeltochter später gekommen? Die Enkeltochter ist die ist dann danach gekommen. Meine Tochter war dann wieder schwanger. Aber da muss die Tochter ja auch große Angst gehabt haben, es könnte wieder ein Junge sein. Ja. Und dann hätte sie wieder die Schwangerschaft abbrechen müssen. Und da wurde natürlich dann, das hat sie natürlich dann untersuchen lassen, ne? Mhm. Ja. Aber wiederum, was für eine Gnade heutzutage, dass man das weiß und dass man das vorher alles genau beobachten kann. Ja, deshalb bin ich also auch so ein bisschen im Zwiespalt mit meinen Gefühlen. Wenn ich dann immer höre, ja, man kann nicht alles vorausbestimmen und alles vorher wissen. Gut, wenn man sowas wie wir nicht erlebt haben, kann man es auch schwer beurteilen. Mhm. Also für uns ist die genetische Forschung insofern noch eine Gnade, dass wir zumindest wissen, was da Schlimmes entstehen könnte. Und ich muss ehrlich sagen, und das vergessen die meisten, die insofern nicht betroffen sind auch, mit einem derart schwerstbehinderten Kind führen sie eben kein normales Leben mehr. Also das wird im Fernsehen oft immer so toll dargestellt und alles so Happy Family und alle kümmern sich so reizend. Also ich war dann alleinerziehend, meine Ehe ist darüber kaputt gegangen, weil das auch eine sehr große Belastung für die Partnerschaft zweifelsfrei ist. Ist denn deine Tochter mit sich im Reinen, dass sie die Schwangerschaft damals abgebrochen hat? Ja. Ja. Ja, ich habe sie da auch sehr intensiv begleitet, habe ihr sehr zur Seite gestanden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann bei dir auch 1000 Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Ich war völlig fertig. Hätte man das damals schon tun können und hättest du es gewusst, hättest du dich auch für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden? Das ist jetzt sehr schwer zu sagen, wo der Sohn da ist. Ja, aber dennoch ist kann man das ja fragen oder mal erörtern. Doch. Das dürfen Sie mich ruhig fragen. Also ich bin ganz sicher, ich hätte einen Abbruch vorgenommen, wenn ich über die Tragweite aufgeklärt gewesen wäre. Mhm. Weil das Problem ist ja nicht, dass ich vielleicht nicht so ein bequemes Leben habe. Das Problem ist ja, dass ich mit meinem Sohn also zig Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche und hinter mir habe. Völlig verständlich. Lebt der Sohn jetzt immer noch bei dir oder in einem Heim? Nein, der lebt in einer Einrichtung, in einer Wohngruppe, wird rund um die Uhr betreut mit etwa Gleichaltrigen. Er hat gerade im vergangenen Jahr die Gruppe gewechselt, weil da alles ein bisschen restauriert wird. Wie auch immer. Und ich kann nur sagen, mein Eindruck ist, weil ich ihn ja auch besuche, weil ich das schon im Auge habe und sein Wohlergehen ist mir ja so weit wie es geht wichtig, versteht sich. Also ja, mehr kann man leider nicht machen, wobei ich also ganz furchtbar finde, meine Kräfte sind eben nicht mehr so, dass ich zum Beispiel mit ihm verreisen könnte oder sowas. Ja. Aber es ist so, wenn du ihn besuchst, er erkennt dich schon? Ja, das ist die Frage. Ach so. Das ist die Frage. Ich habe oft den Eindruck, ja, emotional denke ich, ist da was, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich möchte auch so ein bisschen Abstand und so ein bisschen Abnabelung von beiden Seiten. Ja, ich weiß ja nicht, was kommt. Und dann, falls mein Sohn wirklich vor mir gehen sollte, ja, dann, das wird mir sicher sehr schwer fallen. Ich weiß nicht, wie ich da damit leben kann. Wie ist denn die Lebenserwartung bei dieser Erkrankung? Weiß man? Also es hieß mal, vor etlichen Jahren waren wir mal bei einem Kinderarzt und da hieß es mal so um die 20. Oh, jetzt ist er 34. Ja, eben. Und das, da gibt es eben auch kein Rezept. Ja, und gerade ja, bei behinderten Menschen sind die Prognosen sehr schwierig, weil es ganz individuell ist. Absolut. Ja. Karin, ich danke auch dir für den Anruf und dass du uns von deinem Leben und von den Komplikationen erzählt hast und bin aber froh, dass der Weg bei deiner Tochter jetzt so verlaufen ist. Ja, ich selbst. Das ist schon sehr gut. Das ist eine Erleichterung, dass wir jetzt zumindest wissen, worum es geht. Ja, wenn es auch eine gewisse Tragik einfach mal nicht entbehrt, muss ja, man schon sagen. Genau, und dass seine Tochter Bescheid weiß und dass das Enkelkind später dann auch Bescheid weiß. Richtig. Ne? Das ist ja alles ganz wichtig. Richtig. Das kann ja jetzt von Generation zu Generation weitergegeben werden, das Wissen. Ja. Ja. Liebe Karin, von Herzen alles Gute. Ich danke dir vielmals. Gerne. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Dennis, der ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Dennis. Hallo. So, geerbt. Genau, und zwar rufe ich an wegen geerbt. Ich habe die Trichterbrust geerbt von meinem Papa. Eine Trichterbrust? Ja. Wer es vielleicht nicht genau weiß, beschreib's doch mal. Ja, das ist halt zwischen den, man hat ja zwei Brüste als Mann und als Frau auch. Und dazwischen ist dann halt ein Loch, das halt immer mehr reingeht. Also eine Vertiefung da, wo die Rippen sind, wo normalerweise relativ gerade ist. Ja. Jetzt geht's bei dir so tief rein. Genau. Wie tief rein? Wie viele Zentimeter sind das? 8 oder 9 sind es mittlerweile. Ach, man könnte schon einen so lockeren viel. Cocktail daraus trinken, ja. Ich habe es mal einmal gesehen, aber das war nicht so tief. Also 8 oder 9 ist ja schon. Das ist schon extrem, und, ja. Mein Papa hat das halt extrem. Das ist schon richtig tief. Und welchen Durchmesser hat das Loch ungefähr? Boah, ich würde sagen fingerbreit. Achso, ja, nicht größer. Mittelfingerbreit. Mittelfingerbreit. Das ist Mittelfingerbreit, so, und geht dann halt immer mehr in die Tiefe. Ach so, ich verstehe. Sieht halt aus, als ob da irgendwie irgendwas fehlt. So. Also die Blicke von den Menschen, wenn man halt im Freibad ist oder so, sind halt schon sehr aggressiv, wenn die halt das sehen. Muss man mal fragen. Ich missverstehe. Also, ist es vom Durchmesser so, wie ein Mittelfinger lang ist? Oder wie genau, ein Mittelfinger? Genau. Ja, das ist natürlich dann schon ein sehr großer Trichter. Ja, ja. Ja. Und ich kann da gut mit leben. Ich weiß halt aber auch, dass ich an dieser Trichterbrust sterben werde. Warum? Weil das halt genauso extrem wie mein Papa werden soll. Da weiß es schon, dass der Arzt meint, dass die Wirbelsäule wächst halt mit dieser Trichterbrust zusammen. Weil das halt immer mehr in den Brustraum reingeht. Ich dachte immer, das wäre ein rein kosmetisches Problem. Ja, das denken viele, ist aber nicht so. Mhm. Und also, ich hab keine Angst vorm Tod, sage ich auch ehrlich, weil Tod ist was ganz Normales. Ja gut, aber du bist 24, da muss man ja noch nicht darüber so... Ja, mein Vater ist jetzt 55 geworden und der lebt immer noch. Gut, er hat nachts zwar immer Atemnot ab und zu, wo ich mich dann immer echt arg erschrecke, weil das richtig extrem ist. Erklär mir doch noch mal ein bisschen ausführlicher, was da dann passieren kann. Also das wächst halt mit der Wirbelsäule zusammen und dadurch werden halt die Atmungsorgane zur Seite gedrückt und haben nicht mehr diesen Platz, dass sie atmen können und arbeiten können. Naja, aber da müsste man doch heutzutage chirurgisch irgendwas machen können. Nein, geht leider nicht. Gar nicht. Geht das generell nicht oder bei dir nur nicht? Ob es generell nicht geht, also mein Arzt meinte zu mir, dass es halt nicht geht, da die, wie heißt denn das nochmal? Das noch nicht so entwickelt wurde. So, so weit rausentwickelt sind die noch nicht. Weil es gibt nicht viele Menschen, die halt eine Trichterbrust haben. Und wenn halt nur ganz leicht. Mhm. Ja, genau. Das ist halt ziemlich extrem. Und ich kann damit eigentlich gut leben, auch meine Freundin. Ja. Nur halt immer so Blicke, die ich sehe. Und wenn ich halt immer merke, mein Papa ist jetzt 55, wie alt wird er wohl noch? Mhm. Und kann damit noch leben? Mhm. Weil bei dem ist es auch schon richtig extrem ausgeweitet. Das heißt, er hat Atemnot? Ja, das kommt ziemlich oft nachts, dass er halt Atemnot kriegt. Und wie äußert sich das sonst noch? Er kann total schlecht essen. Mhm. Also er isst sehr wenig, dass ich mir ab und zu Sorgen mache. Wie kann man das erklären? Das kommt, weil dass er immer mehr reindrückt an die Organe und die halt immer mehr gedrückt werden dadurch. Mhm. Und dann hat man irgendwann auch, will man nicht mehr. Man hat zwar Hunger, man isst ein Stück Fleisch und ist dann satt, weil man keinen Hunger mehr hat. Mhm. Bei mir ist es zum Glück noch nicht so. Ich muss sagen, ich bin völlig erstaunt, dass man das nicht, man kann so wahnsinnig viele Sachen heute chirurgisch schon beheben, dass man das nicht kann. Oder zumindest ein bisschen abfedern kann. Ja, das aber stimmt. Offensichtlich nicht, wenn du in guter ärztlicher Betreuung bist und man dir das gesagt hat. Alle zwei Wochen gehe ich immer zur Kontrolle, wie weit das fortgeschritten ist. Und alle zwei Wochen? Ja, alle zwei Wochen gehe ich. Ist das nötig? Weil ich Angst habe. Also ich bin selber so ängstlich. Mhm. Weil ich habe keine Angst, ich habe Rettungsassistent gelernt und ich könnte mir auch selber helfen im Endeffekt. Aber ich lasse das halt alle zwei Wochen regelmäßig kontrollieren. Aber was nutzt dir die Kontrolle, wenn man eh nichts machen kann? Ja, um zu gucken, wie weit die Organe schon eingequetscht sind oder nicht. Aber das interessiert mich halt. Das ist halt für meine Sicherheit, dass ich weiß, okay. Ja, aber du könntest ja nichts machen. Du könntest Platz, ja, nee. Also, aber zu meiner Sicherheit mache ich das, dass mir sicher sein kann. Das hast du von dem Papa geerbt. Ja. Hat der Papa das auch von seinem Vater geerbt? Nee, mein Opa hatte das gar nicht. Mhm. Ja. Mein Papa hatte als kleines Kind mal die englische Krankheit. Was ist das nochmal? Das weiß ich nicht. Er hat mir das nur erzählt, dass er englische Krankheit hat und dadurch das halt gekommen ist. Ach so. Englische Krankheit ist mal irgendwie so ein Begriff früher gewesen. Ich weiß aber auch nicht mal genau, was das war. Ich weiß es auch nicht. Ja, er hat mir halt immer nur erzählt und meinte halt zu mir, du hast es jetzt geerbt, obwohl es eigentlich der Erstgeborene kriegt. Also mein großer Bruder hätte das kriegen müssen. Mhm. Der hat es aber nicht. Der hat keine Trichterbrust, der ist kerngesund. Ja. Dann kamen noch zwei Mädchen und dann kam ich und ich habe es dann halt gekriegt. Können das nur Männer haben? Ja. Ah ja. Mhm. Und ich kann da eigentlich gut mit leben, so, ne? Genau, du hast gerade gesagt, du hast eine Freundin. Ja. Wie ist denn das so überhaupt gewesen, wenn du so mit Mädchen in intimeren Kontakt gekommen bist oder beim Schwimmen? Das war mir am Anfang sehr unangenehm. Und klar, man wurde darauf angesprochen und wurde halt gefragt, was ist das, was hast du da? Mhm. Hier ist halt eine Trichterbrust, die wächst halt nach innen rein und wächst halt ganz tief, dass man halt irgendwann, so wie ich schon zu dir sagte, grob gesagt, daraus einen Cocktail trinken kann. Mhm. Mit einem Strohhalm, also... Wie machst du das mit der Hygiene? Das ist gar kein Problem, das funktioniert. Also bekommst du mit der Hand rein oder mit einem Schwamm oder einem Waschläppchen? Genau, das kann man gut reinigen. Ja. Ja. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Nicht, dass sich da irgendwas entzündet oder ja, so. Ja, genau, ganz genau. Ja, ja. Gab es denn auch Hänseleien von Kindern früher? In der Schule früher, ja, beim Sport. War extrem, ja. Das glaube ich. Da habe ich dann hinterher immer gesagt, okay, ich mache keinen Sport mehr mit. Bis meine Eltern dann in die Schule gefahren sind und gesagt haben, das erklärt haben, wie es so ist. Und dann wurde das halt in der Klasse erklärt, meinen Mitschülern, dass das halt eine Krankheit ist und dass das halt normal ist, aber nichts Ansteckendes und nicht schlimm ist. Mhm. Ich damit aber eigentlich auch gut leben kann. Ja. Und dann hat sich das nur nach einer Zeit auch wieder gelegt, weil die dann halt wussten, was das ist. Hat denn mal eine Freundin oder, weiß ich, bei einem One-Night-Stand früher mal sehr irritiert reagiert? Ja. Wie war das? Sehr irritiert. Also wir wollten dann halt vom Geschlechtsverkehr kommen und habe mich einmal ausgezogen und sie hat das dann gesehen und dann sie so, nee, ich kann nicht mit dir schlafen. Mhm. Sie sieht aus wie ein Alien. Hat natürlich halt mich verletzt, ne, weil da ist halt ein Loch drin. Echt, die hat gesagt, siehst aus wie ein Alien. Ja, und ich dachte mir, oh Gott. Wie krass, ja. Da war dein Schluss mit lustig, ne? Ja, und deswegen bin ich halt immer so, wenn ich jemanden kennenlerne und Freundin kennenlerne, sage ich halt auch immer, ne, wenn ich halt länger mit dir zusammen bin, ich so, pass auf, ich habe eine Trichterbrust und ich zeige dir die auch gerne, es ist nichts Schlimmes, aber nur, dass du halt Bescheid weißt, falls wir mal intimer werden. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren mit meiner Freundin zusammen und das kann damit eigentlich gut umgehen. Ja, das finde ich gut, wenn man das am Anfang sagt, das entspannt dich dann wiederum, wenn es dann zum ersten intimen Kontakt kommt, sonst ist man ja wahrscheinlich völlig verspannt und aufgeregt. Ja, und, ja erstmal. Außer, ich meine, das ist alles schon schlimm genug, wie du es jetzt beschrieben hast, sonst hat diese Trichterbrust keine weiteren Auswirkungen auf den Körper. Nein. So, sondern dass sie halt immer mehr reingeht und halt die Organe mal zur Seite schiebt. Genau, das. Das kann aber, gibt es verschiedene Entwicklungsstufen? Also kann es sein, dass sich das sehr langsam entwickelt oder so, sich schnell entwickelt? Bei mir ist es halt so, es entwickelt sich eigentlich so mittelmäßig. Mhm. Also von Jahr zu Jahr, so älter ich werde, immer so ein Stückchen mehr geht das rein. Mhm. Aber ist ja interessant, dass du dann jetzt schon mit 24, wo das wahrscheinlich nun lange noch nicht ansteht, schon Angst vorm Sterben hast. Ja, ich mache mir halt sehr große Sorgen darum. Mhm. Weil ich hab zwar so keine Angst vorm Sterben, weil ich halt weiß, wenn ich sterbe, dass ich halt nicht sterbe, dass ich durch einen Tunnel gehe, wo ein weißes Licht ist und ich halt alle wieder treffe. Meine Oma, meine Mama, meine Papa, halt alle, die vor mir gegangen sind, treffe ich dann alle wieder da. Woher hast du? Indirekt habe ich keine Angst davor. Woher hast du dieses Wissen mit dem Tunnel? Das hat mir meine Oma gestorben ist, die ist letztes Jahr im November, da habe ich auch bei dir angerufen, bin aber leider nicht durchgekommen. Und die hat halt gesagt, schon 2 Tage vorher sind wir zum Friedhof zu meinem Opa und dann meinte sie zu meinem Opa, Alfons, ich bin jetzt bald bei dir. Ich kann dich sehen. Da habe ich meine Oma gefragt. Ich so, Oma, wie kommst du drauf? Ja, da ist ein Tunnel, der ist schwarz und am Ende ist ganz viel Licht und eine grüne Wiese. Und wenn du dann da rauskommst, dann siehst du alle wieder, die gestorben sind. Das hat sie und gesagt? 2 Tage später, ja. Und 2 Tage später ist meine Oma dann halt zu Hause umgefallen. Und das stand aber gar nicht, dass sie irgendwie, bevor, dass sie sehr krank war? Oder nein, so. Die war kerngesund geworden. Die hatte zwar Zucker, die hatte Diabetes, aber das war komplett unter Kontrolle. Morgens und abends kam der Pflegedienst und ich bin halt immer mittags hingefahren, bin dann auch mal zum Friedhof und einkaufen. Und dann hat sie das halt gemerkt. Ich hab zu meiner Oma gesagt, Oma, du spinnst, das gibt es nicht. Und da jetzt seitdem denke ich mir, okay, wenn ich jetzt sterbe, ich sterbe nicht, ich komme zwar unten in die Erde, aber ich gehe durch so einen schwarzen Tunnel mit einem weißen Licht und da treffe ich alle wieder, die halt vor mir gegangen sind. Meine Oma und Familienmitglieder. So habe ich es auch noch nicht gehört, dass jemand das quasi als Vision hat, während er noch lebt und eigentlich gesund ist. Man hat diese Schilderung in der Regel bei Nahtoderlebnissen, aber nicht von jemandem, der noch lebt und gesund ist. Und meine Oma hat eigentlich sonst nie davon geredet. Die hat immer gesagt, nee, ich sterbe nicht, ich bin noch lange hier, Unkraut vergeht, ich habe es immer zu mir gesagt. Also Tag, wo sie mir das halt zu mir sagte, wusste ich, okay, meine Oma redet nie davon. Ich denke mal, dass sie jetzt bald gehen wird. Ja, ich habe das halt mir gedacht und so war es halt auch 2 Tage später, ging halt morgens das Telefon und da hieß es dann ja. Also reden wir jetzt mal nicht weiter über den Tod, sondern du mögst noch mindestens 60 Jahre leben, würde ich mal sagen. Ja, möchte ich auch. lieber Dennis, alles Gute wünsche ich dir. Und, ja, kriege ich noch Autogramme von euch? Gerne. Von dir? Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, ciao. Und weiter geht's mit Stefan. Stefan ist 28. Morgen, Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan, was hast du geerbt? Ich habe Gott sei Dank nichts geerbt. Aber? Allerdings gibt es Leute, die einfach diese Vorurteile haben, dass man schlechte Gene von den Eltern und ja einfach vererbt bekommt, ob man will oder nicht. Und damit will ich einfach aufräumen. Also sagen, Hintergrund ist, mein Vater und mein Großvater sind Kinderschänder. Kinderschänder? Wir haben über Jahre hinweg mehrere Cousinen von mir missbraucht, was ich allerdings auch erst vor ein paar Jahren erfahren habe. Mhm. Mein Großvater ist Gott sei Dank schon tot. Mein Vater kann man leider nicht mehr gesetzlich verurteilen, weil es jetzt verjährt ist. Und die ganzen Jahre haben alle die Klappe gehalten. Und ich war jetzt, als ich es erfahren habe, vor 2 Jahren war ich bei der Polizei. Und die meinten, da kann man jetzt nichts mehr machen. Von wem hast du das denn erfahren? Von Fremden, also aus dem Bekanntenkreis, weil die den Mund nicht gehalten haben. In der Familie hat man immer den Mund gehalten, meine Geschwister, alle wussten Bescheid, nur ich nicht. Weil die mich schützen wollten, weil die wussten, dass ich mit so, also weil ich meinen Mund einfach nicht halte. Ich bin immer so das ewige Plattermaul gewesen. Wie viele Geschwister gibt es denn noch? Zwei. Und die wussten Bescheid? Ja. Und hat der Vater und der Großvater zusammen diese Cousinen? Das weiß ich nicht genau, ob die das gemeinsam gemacht haben. Ich denke nicht, weil ich habe nur einige Details erfahren. Ich wusste schon seit ungefähr 5, 6, 7 Jahren, dass mein Großvater das gemacht hat. Aber er war ja schon tot. Das habe ich einfach nur verurteilt und dachte, ja gut, was soll ich denn jetzt machen? Ich kriege ja weder Informationen, es würde keiner drüber sprechen. Weil der Vater, der Großvater, der Vater von deinem Vater? Genau. Aber dann liegt doch eigentlich nahe, dass man dann mal zum eigenen Vater geht und mit dem... Nein, das ging gar nicht. Das war ein absolutes Tabuthema. Da wurde definitiv, selbst auf Anfragen hin, nicht geantwortet. Wie hat dein Vater sich denn dir gegenüber verhalten früher? Wir reden nicht miteinander. Wir haben noch nie miteinander geredet. Es war immer schon eine Antipathie da. Auch nie, als du Kind warst? Nein. Immer nur mit meiner Mutter. Hat er dich denn geschlagen? Ja, immer. Immer? Ja. Aber hat er mit dir auch... Aber das gehörte so zur Kultur bei denen. Also er kommt aus der Roten Armee und Russland und bei denen war das war normal bei uns in der Kindheit. Ach, ein Russe ist dein Vater? Ja, es war jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl gehabt, dass ich misshandelt werde, sondern das war normal. Hat dein Vater dich denn auch sexuell in irgendeiner Weise... Ich denke nicht. Also ich habe daran keine Erinnerung. Ich glaube nicht. Ein paar Psychologen von mir meinten, sowas wäre vielleicht möglich. Deswegen haben wir alle so ein Trauma, meine Geschwister und ich. Aber das würde auch in diese ganze gesamte Geschichte nicht passen. Weil es waren immer nur Mädchen. Ich will daran gar nicht denken, weil das wäre, da müsste ich mutmaßen. Das will ich jetzt gar nicht sagen, weil... Ja, ja, ist auch okay. Lebt er denn, wenn er russischer Staatsbürger war und in der Roten Armee war, lebt er heute noch in Deutschland? Ja. Ja. Ist er mittlerweile ein Deutscher? Ja. Ja. Er war auch schon vorher Deutscher. Ach so. Also er hat deutsche Papiere. Ach so. Wie ist denn die Rolle deiner Mutter in dieser ganzen Geschichte? Sie hat nichts zu sagen. Sie ist aber immer noch mit ihm zusammen? Mittlerweile hat sie was zu sagen. Ich meine, wir sind alle ein bisschen moderner hier in Deutschland geworden. Aber mittlerweile sind die halt was älter. Sie hat ihm verziehen. Und hat halt diese typische Rolle der Frau. Will und kann nicht alleine sein, das macht man nicht. Ja. Und sie hat ihm verziehen, wie gesagt. Aber ich glaube ihm nicht. Weil ich war bei der Polizei und habe mit einer, ich weiß nicht, wie man die nennt, eine Polizeipsychologin von dieser Sexualabteilung gesprochen, die mir dann, wir haben öfter telefoniert und gesprochen und ein paar Daten ausgetauscht und sie meinte, es sieht echt schlecht aus, weil es ist verjährt. Und also er war wohl auch in der Therapie und alles und das, was sie mir halt gesagt hatte, und das klang auch sehr glaubwürdig, Wie kann es denn sein, dass er in einer Therapie war, wenn es gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung gekommen ist? Das war jetzt vor kurzem erst, weil ich das verlangt habe. Was passiert, ansonsten zeige ich ihn an. Ja, aber die Anzeige bewirkt doch nichts mehr, wie du gerade gesagt hast. Ja, das wusste er noch nicht. Du meinst nicht, dass er sich da auch schlau gemacht hat? Dafür ist er zu dumm. Ach so. Also der checkt das nicht. Also die Mutter hat ihm vergeben. Ja. Obwohl sie glaubt, das habe ich gar nicht verstanden, glaubt sie denn, dass es schon passiert ist damals? Sie hat ihn erwischt. Und das ist das, also es war so, wie ich das mitbekommen habe, die wenigen Details, die ich erfahren habe jetzt in den letzten 2 Jahren, weil ich nachgeforscht habe und nicht locker gelassen habe, ging das ungefähr über einen Zeitraum von 10, 12 Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht mitbekommen hat. Aber Fakten sprechen dafür, also ich kann nicht beweisen, dass sie es wusste. Was ich beweisen kann oder was Fakt ist, und auch von den Mädels, von meinen Verwandten da bestätigt wurde, ist, er hat damit aufgehört, als meine Mutter ihn erwischt hat. So, jetzt kommen wir nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Du sagst, mein Großvater und mein Vater waren, beziehungsweise er ist ein Kinderschänder. Genau. Und es gibt in dem Sinne keine Vererbung. Ich bin 28 Jahre alt, Stefan, und bin alles andere als in dieser Richtung gepolt. Ich bin empört darüber, was mein Vater und mein Großvater gemacht haben. Das ist das, obwohl ich und meine Geschwister, wir sind fertig deswegen. Wir sind alle, also mein Bruder nicht so wirklich, in Therapie. Mhm. Deswegen, ich jetzt seit 2 Jahren in der Akuttherapie. Ich war auch in der Klinik deswegen. Mhm. Weil ich damit nicht klarkomme, weil ich jetzt erst auch verstehe, was all die Jahre die Verwandten und Bekannten, die das wussten, was ich jetzt erst erfahren habe, dass sie das wussten, dass die einen schief angucken. Weil die Unterstellung haben, das könnte jetzt auch auf den Jungen übertragen sein, vererbt sein. Ja, wir haben einfach einen schwarzen Fleck auf unserer Weste, den wir nicht verdient haben. Ich habe das weder gemacht, noch habe ich solche Gedanken, noch finde ich das einigermaßen sexuell attraktiv. Ich finde das abartig, richtig schlimm. Ich verurteile meinen eigenen Vater, ich hasse meinen eigenen Vater dafür. Mhm. Und das sagt man nicht mal eben so. Mhm. Nein, das verstehe ich schon. Ich finde das umso schmerzlicher, wenn man dann vielleicht von den Verwandten oder von denen, die das wissen, so angesehen wird nach dem Motto, na, vielleicht ob er nicht auch sowas, so eine Ader hat, ne? Ja, das ist das Schlimme und deswegen habe ich auch angerufen, weil vielleicht gibt es Sachen, ich bin kein Genforscher, vielleicht gibt es Sachen, die man vererben kann. Ja, aber das gibt es mit Sicherheit. Aber ich und meine Geschwister, wir leiden so sehr selber wegen der eigenen Geschichte und der eigenen Vergangenheit. Ich leide mit meinen Verwandten, mit den Mädchen, die missbraucht wurden. Ich schäme mich sogar dafür, als hätte ich das getan. Ja. Weißt du, Stefan, es gibt so hochkriminelle Menschen, die unendliches Leid angerichtet haben, die aber ganz anständige Kinder haben. Also, Die Tatsache ist ja einfach, es ist nicht einfach mein Vater hat es gemacht oder mein Großvater hat es gemacht. Es hat mein Großvater gemacht und danach mein Vater. Mhm. Ja, Die sehen direkt diese Kette. Die Kette und die Reihe, ja, das stimmt. Sofort. Das stimmt, ja. Und ich muss mich vor halbfremden Leuten rechtfertigen, ob ich Gedanken habe, Sex mit Kindern zu haben. Und das ist etwas, erstmal ist es eine absolute Intimsphäre. Ich muss Leuten nicht sagen, was ich denke, wenn ich Sex haben möchte. Nein, es ist auch eine Unverschämtheit, aufgrund dessen, was der Vater gemacht hat, dir überhaupt diese Frage zu stellen. Finde ich eine Unverschämtheit. Nee, ich muss zu meiner Schande ja gestehen. Oder was heißt zu meiner Schande? Ich muss gestehen, dieser Gedanke liegt nicht fern. Also, wenn ich das von ganz Fremden hören würde, ich würde zumindest mal kurz drüber nachdenken. So, die Überlegung ist ja so. Wie ist denn heute dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ganz schwierig. Ich habe teilweise, also wenn die Fakten stimmen, wenn ich denen glauben kann und es aufgehört hat, weil sie ihn erwischt hat, okay, dann gut, ich kann nicht verstehen, dass sie ihn verziehen hat. Also das nehme ich ihr wirklich übel. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es 12 Jahre nicht mitbekommen hat. 12 Jahre ist doch eine lange Zeit. Absolut. Heißt das, dass du deine Eltern auch gar nicht mehr besuchst? Nein. Also meine Mutter ruft mich alle 2-3 Wochen mal an. Ja. Ich versuche nicht dran zu gehen. Wenn sie mal mit unterdrückter Nummer anruft, gehe ich dran. Ja. Ich lege dann auch nicht auf. Ich habe auch immer gesagt, sobald mein Vater aus dem Weg ist oder tot ist oder auszieht oder was auch immer, dann komme ich auch mal wieder zu Weihnachten. Aber so geht das nicht. Aber er ist immer noch Teil der Verwandtschaft. Ich verstehe. Und Teil der Familie. Und das geht gar nicht. Also Stefan, ich merke, dass sich das sehr, sehr emotional emotionalisiert. Du bist ja in Therapie, hast du erzählt. Kann man alles verstehen, dass sich das völlig berührt, sehr stark berührt. Und ich fand es auch gut, dass du angerufen hast, weil so ein Aspekt ist interessant. Man darf nicht die Kinder verurteilen für die Taten der Eltern. Das ist einfach, das ist nicht in Ordnung. Das darf man nicht machen. Und er versaut halt unser Leben, obwohl wir damit nichts zu tun haben wollen. Ja. Stefan, ich danke für deinen Anruf. Und wenn du gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen möchtest, kann ich es dir gerne anbieten. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Okay, dann ruft der Henning, der ist heute Nacht hier, der ruft dich gleich an. Danke. Und danke, dass ich durchkam und sehr gerne. Das mal loswerden durfte, dass sehr Kinder gerne. Von solchen Verbrechern nicht auch Verbrecher sind. Genau. Unbedingt. Genau. Absolut. Stefan, du legst auf und wirst gleich von uns zurückgerufen. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. 1.50 Uhr haben wir und hier ist Pam und Pam ist 56. Guten Morgen, Pam. Oh, Pham heiße ich, hallo. Pham? Ja. Oh, Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Pham. Ich komme aus Vietnam. Ich wollte gerade fragen, das klingt dann so ein bisschen asiatisch, also Vietnam. Ja. Ja. Was hast du geerbt, Pham? Ich würde sagen, ich habe eine grenzenlose menschliche Liebe geerbt, würde ich zuerst mal nennen. Erzähl mal. Ich kam hierhin mit 18 Jahren nach Deutschland zum Studieren. Mhm. Dann habe ich an Studenten ja eine Anzeige in der Zeitung gesetzt, Studentin sucht Zimmer. Ja, was hast du studiert hier? Ich habe Chemie studiert in Mönchengladbach. Chemie? Ja. Ah ja. Mhm. Und dann hat ein Ehepaar sich gemeldet, da auf meine Anzeige. Mhm. Und als ich dahin kam, um mir das Zimmer anzusehen, dann haben die sofort gesagt, das ängstliche Mädchen, das nehmen wir auf. Das was für ein Mädchen? Ich war sehr schüchtern, sehr ängstlich. Ach, das ängstliche Mädchen. Ah, hab verstanden jetzt. Das ängstliche Mädchen nehmen wir sofort auf. Ja. Ich konnte damals noch nicht richtig Deutsch sprechen. Ja. Und ich hatte fürchterliche Angst vor allem. Ja. Ja, und sie haben mich aufgenommen und haben mir langsam alles beigebracht. Nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die deutsche Kultur, Geschichte und Musik und alles. Ne? Mhm. Und die haben mir auch sehr viel geholfen bei meinem Studium. Waren das, kann man sagen, dass das so eine Art Elternersatz war? Ja, sie haben keine Kinder. Ja. Und die haben, das Verhältnis hat sich so ergeben. Mhm. Ganz innig. Was war mit deinen Eltern? Meine Eltern waren damals noch in Vietnam. Ja? Ja. Und sind die auch in Vietnam dann geblieben, deine Eltern? Nein, die sind jetzt in Amerika. Ah. Und ich kam aus einer sehr kinderreichen Familie. Ich habe noch 9 Geschwister. Mhm. Und bei meinen Pflegeeltern, sage ich mal so, da fühlte ich mich wie im Paradies. Irgendwie ein altes Kind. Und wie lange hast du dann bei diesen... Ich habe da gut 15 Jahre. 15 Jahre? Gelebt. Ach. Aber ich habe da mein Studium beendet und dann habe ich auch gearbeitet da. Und bin ich aber da in dem Haus geblieben. Mhm. Und du würdest heute sagen, dass du diese Herzlichkeit und die Menschlichkeit quasi von denen geerbt hast, kann man ja nicht so richtig sagen, aber so mitbekommen hast, oder? Ja, die waren so herzlich, so hilfsbereit und so, die haben alles für mich getan, wie für ein eigenes Kind. Also ich hatte ein Stipendium gehabt von der früheren Regierung. Mhm. Und dann, als der Umsturz kam, da hatte ich kein Geld mehr. Mhm. Und dann haben die mir alles gegeben. Die haben keine Miete mehr genommen, aber die haben mir auch das Essen und das Studium sogar auch bezahlt. Ach. Ich rechne gerade, du bist jetzt 56. Ja. Das heißt, bist du nach Deutschland gekommen, als der Vietnamkrieg tobte? Auch, ja. Also in einer ganz schlimmen Zeit deines Landes? Mhm. Ja. Ich habe zwar nicht mitbekommen, aber nur vom Fernsehen und Zeitung. Weil in der Zeit war ich schon hier in Deutschland, ne? Ja. Kamst du aus dem ehemaligen Süd- oder Nordvietnam? Ich kam aus Saigon. Aus Saigon, also Südvietnam. Ja. Mhm. Und diese Menschen, die dir so viel Gutes getan haben hier in Deutschland, die Leute in München, leben die noch? Mein Pflegevater ist vor einem Jahr verstorben. Einen Tag nach seinem 90. Geburtstag. Ah. Also ein hohes Alter erreicht. Ja. Und die Mutter, die Pflegemutter ist schon länger weg, länger verstorben. Sie lebt noch und ich pflege sie jetzt. Ah. Ich bin ganz erstaunt, dass du auch das Wort Mutter und Vater benutzt. Sie nannten mich immer Kind. Sie rufen mich nie Fam, sondern sie sagen immer Kind, bis heute noch. Jetzt hast du sehr viel Herzlichkeit von diesen Menschen geerbt, wie du es gerade gesagt hast. Ja, genau. Für mich bin ich das Kind und ich heiße Kind und ich bleibe für immer das Kind. Hast du denn oder wirst du denn auch materielle Dinge von diesen Leuten erben oder wenn die Mutter auch mal verstorben ist? Das ist irgendwie ein Zufall. Diese Woche bin ich total beschäftigt mit dem Nachlass meines Pflegevaters. Mhm. Und ich war ganz überrascht, als ich erfuhr, dass meine Pflegeeltern mich als Alleinerbin eingesetzt haben. Sind es mittlerweile wohlhabende Menschen? Wohlhabend nicht. Mein Pflegevater war Beamter. Die haben ein Familienhaus und kleines Vermögen. Ah ja. Nicht so eine riesengroße Summe, aber... Kommt auch an, wo das Familienhaus steht, kann das natürlich einen hohen Wert haben. Ja, das ist ein altes Haus vor dem Krieg erbaut. Also ja. Für mich, das, wie gesagt, das größte Erbe, was ich bekomme und was ich am liebsten weitergeben möchte, das ist diese menschliche Liebe. Das finde ich sehr sympathisch von dir, dass du jetzt nach vielen Sätzen, die wir gesprochen haben, erst das Materielle erwähnst, also das Haus und das Geld, und gleich am Anfang davon gesprochen hast, von der Herzlichkeit und Menschlichkeit. Also das ist dir das Wichtigste. Ja. Denn die haben mich so als Ausländerin damals einfach so aufgenommen, bedingungslos. Mhm. Und die hatten keine Kinder? Die haben keine Kinder. Ja. Und das ist, sagte ich ja, das ist für mich wie ein Märchen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich wie eine große Glücksfügung, dass du dann gerade zu diesen Leuten gekommen bist, als hätte es genauso sein sollen. Ja, genau, so ist das. Ja. Das sitzt tief in meinem Herzen drin und das ist so Dankbarkeit, so die Liebe, die du erfahren hast. Unfassbar. Ja. Wie alt ist die Pflegemutter? Sie ist jetzt 89 Jahre alt. 89. Ist sie denn noch einigermaßen so fit? Oh, nicht mehr. Sie muss jetzt auch schon starkes Schmerzmittel nehmen. Ach, du hast gerade ja gesagt, Entschuldigung, du hast ja gesagt, dass du dich auch um sie kümmerst und sie betreust. Mhm. Ja. Aber das ist ja dann auch eine schöne Situation, schön kann man vielleicht nicht sagen, aber eine gute Situation, dass du das zurückgeben kannst, was sie dir gegeben haben an Herzlichkeit und menschlicher Nähe. Genau, das tut mir irgendwie gut, die Liebe wieder zurückzugeben, die ich damals so viel bekommen habe. Was ich jetzt tue, ist nur ein Bruchteil, was ich bekommen habe, denke ich. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, ja. Ja. Und da ist auch das Enkelkind von meinen Pflegeeltern. Ach so, das haben sie auch dann so akzeptiert. Und die haben ihn heiß und innig geliebt und sie haben ihn auch alles ermöglicht, was er in der Schule brauchte, so wie das Musikinstrument, das riesengroße Musikinstrument, das ist die Harfe. Die Harfe? Ja, haben die ihm sogar gekauft, weil mein Mann und ich, konnten ihm das nicht finanzieren. Ne? Aha. Und mit der Harfe ist er nach in die USA gegangen, da hat er auch ein Stipendium bekommen, hat da studiert und jetzt ist er schon zurück. In Deutschland. Wie toll. Ein junger Mann, der Harfe spielt. Ja. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Ja. Würdest du denn sagen, dass du diese Pflegeeltern eigentlich mehr liebst als deine leiblichen Eltern? Manchmal ja. Ja. Ja, doch. Ich denke, meine Eltern haben mich nur 18 Jahre in Vietnam, aber meine Pflegeeltern haben den Rest meines Lebens. Gab es da mal Eifersucht zwischen den richtigen Eltern? Meine Eltern war auch mal hier. Ja. Und mein Vater, er hat so geweint und hat sich so bedankt bei meinen Pflegeeltern. Also meine Eltern sind meine Pflegeeltern sehr, sehr dankbar. Ja. Das ist ja eine schöne Geschichte. Also du hast sehr viel, viel Liebe und Herzlichkeit geerbt und erbst aber jetzt auch noch ein Haus und ein kleines Vermögen auch noch dazu, wenn die alte Dame dann auch verstorben sein wird. Mhm. Aber wie gesagt, diese menschliche Liebe, das menschliche Erbe, das möchte ich so gut wie möglich weitergeben an meinem Sohn. Schön. Ich hoffe, dass er auch so weitergibt. Das freut mich sehr, dass du angerufen hast und uns diese sehr schöne Geschichte erzählt hast, Pham. Ja. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche dir und deinem Sohn und natürlich auch der alten Dame von Herzen alles Gute. Dir und alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war unsere Sendung Geerbt in der Technik Jonathan Hoffmann und wir sind morgen wieder da, morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder uns mailen domian@wdr.de. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen sind wir wieder da. Bis dahin, ciao.